ihr Krebs, Drachengames für Let's Plays? Wann kommt eigentlich das Radio-Interview? GTA nur mit Cheats, wer und unbesiegt. Drachenlady, Drachenbruder, ständig You-Know-Show. RBW in Schnappis Hand, stellt die Hater an die Wand. Heiratsantrag mit Gewinner, du bleibst immer der Gewinner. Breitsamer, Hartz IV, Sex mit großem Wassertier. Dorfverbot als Schauerberg, darauf einen Löschzweck. Danke dafür, Rainer. Wir konnten täglich lachen über dich als Drachen. Danke dafür, Rainer. Sowas gibt's nie wieder, davon knien wir nieder. Pizza aus dem roten Herz, Feen kennen keinen Schmerz. Wann geht's eigentlich nach Nürnberg in den Zoo? Politik-Video mit dem Wolf im Studio macht sich lächerlich bei Baby Dave, dein Bro. Captain Mel, Drache Please und der Typ, der Imp hieß Ariella Dorian. Nein, die Haut ist kein Organ. Blumenkunde und der Z nahmen wir den Eistee weg. Hater heute, Metal-Leute, Summer Breeze, Leute. Danke dafür, Rainer. Wir konnten täglich lachen über dich als Drachen. Danke dafür, Rainer. So was gibt's nie wieder, davon knien wir nieder. Traut euch, kommt schon hier. Guten Morgen um 3:30. Karpfenchips, Kirchweih. Will in jede Fotze rein, wie Hitler oder Rom. Am Ende dann ohne Strom. Drachensperr, sehr klein. Schmeißen riesige Bombenei. Game of Thrones, Axtwurf, Arbeitspulli, Dodge Cobra, Geschenke von Basegod, Neobeanes Laptop, Earthwash, der Schuh, der fliegt, wacken dann als VIP, kein Platz mehr im Kondom, scheiß drauf, das passt schon. Danke dafür, Rainer, wir konnten täglich lachen über dich als Drachen. Danke dafür, Rainer, sowas gibt's nie wieder, davon knien wir nieder. Riesel-Grätze, Schottenrock, jeden Tag ein Drachenlock. Alien, Master Jam, Drache Isolation. Die Ente liegt im Wasserfass, Großalarm, ziemlich krass. Saftbox, Krautschot, 1000 Seiten Lachschot. Ey, Mala beim Hitlers Fest, please retry the request. Etzalat zur Rewe gehen, Drama dann am Herzfeldsee. Danke dafür, Rainer. Wir konnten täglich lachen über dich als Drachen. Danke dafür, Rainer. Sowas gibt's nie wieder, davon knien wir nieder. Bonne Klicks, Emskirchen, make the game great again. Kein Bild, kein Ton, Hass ist keine Emotion. An Weihnachten ganz allein, Lügenschatz am Äppelein. Drache läuft dann richtig schnell, abgesetzt, topgeklemmt. Parabelritter, Huawei, schaut beim ASA vorbei. Taschenmuschi abgeleckt, ein Geräusch hat mich erschreckt. Drachenbanger on the floor, war auch schon Sexbuchautor. Fuck to Fader, Nightcore, Metal on forevermore. Danke dafür, Rainer. Wir konnten täglich lachen über dich auch trocken. Danke dafür, Rainer. Sowas gibt's nie wieder, davor nie wir nieder. Danke dafür, Rainer. Wir konnten täglich